Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich spreche heute mit Spiff. Stell dich doch mal eben kurz vor. Hi Tobi, ich bin der Spiff. Bin seit 2009 bei den Piraten. Und ja, hab alles Mögliche schon gemacht. AGs, Arbeitskreise, Wahlen und sowas alles. Ja, wir treffen uns ja heute in meinem Podcast. Durch die Krähennesterei bleibt mir für den eigenen Podcast nicht mehr so viel Zeit. Und da haben wir uns überlegt, dass ich dann heute mal mit meiner freien und offenen Meinung mal wieder agieren darf, obwohl ich gar nicht weiß, ob das erforderlich ist. Wir sind ja aufeinander getroffen im Rahmen der Flauschkon. Ja, genau. Da reißt das doch nochmal eben kurz an. Für die, die es noch nicht wissen. Also die Flauschkon soll eine Veranstaltung sein, wo es darum geht, Piratenkultur zu feiern, zu verbreiten und zu hinterfragen, alles auf einmal. Das hört sich jetzt erstmal abstrakt an. Ganz konkret geht es darum, also was der vor allem der L und mir sehr am Herzen liegt, ist, es gab so eine gewisse Harmonie einfach 2009. Man ist irgendwie auf Leute getroffen, die man sonst nie trifft, weil die auch irgendwie immer zu Hause abhängen und sich vor der Welt verstecken oder so. Oder mit denen man irgendwelche Hobbys teilt und so, was sonst eher selten ist, weil man ganz obskure Hobbys hat. Und der Umgang, es gab natürlich auch 2009 schon Sachen, die manchmal doof gelaufen sind, aber es gab so einen gewissen Umgang. Man hat halt miteinander geredet und man hatte irgendwie so ein höheres Ziel im Blick. Und deshalb ist man auch in der Regel eigentlich recht respektvoll miteinander umgegangen. Und mittlerweile kommen viele Leute dazu. Und während sich das 2009 noch irgendwie von selbst vervielfältigt hat, so diese Art miteinander umzugehen, ist das mittlerweile nicht mehr so, dass das von alleine passiert, sondern ja, wir müssen das zum Thema machen. Und dazu soll die Flauschkon dienen. Ja, unter anderem sprechen wir ja auch heute so ein bisschen, weil wir beide festgestellt haben und auch Forschungsdorte ja auch, dass es 2009 noch ein bisschen anders war. Wobei ich der Meinung bin, dass wir die 2009er Zeiten jetzt nicht glorifizieren sollten und Spalterei betreiben sollten zwischen das wollt ihr ja auch gar nicht, zwischen Neupiraten, Altpiraten. 2009 war alles so goldig und alle haben sich lieb gehabt. Das war ja nun auch nicht so. Nee, das ist stimmt. Das ist gut, dass du das nochmal so sagst. Es ging mir jetzt weniger darum, um das Zeitliche. Ich glaube, es lag einfach eher daran, dass wir zu dieser Zeit noch nicht auf dem, noch nicht so bei den Medien im Blick waren und auch von vielen Leuten noch nicht wirklich als Konkurrenz empfunden worden in den anderen Parteien. Beziehungsweise, dass man uns aber auch noch nicht ernst genommen hat in dem Sinne, wenn ich bei den Piraten anheuere, kann was aus mir werden. Das hat sich jetzt geändert, weil mittlerweile, ich glaube, einfacher in den Bundestag zu kommen als über die Piraten. Wenn wir denn da reinkommen, jetzt bei der Wahl 2013, geht das bei keiner anderen Partei. Und da werden natürlich sehr viele Leute dann hellhörig. Ja, ich habe ja heute gehört, also ich gehöre ja auch zu denjenigen, die so ein Zeug machen und da kandidieren. Es werden sicherlich, ich bin natürlich der Meinung, dass das in Ordnung ist, dass ich kandidiere. Nicht nur, weil ich schon seit 2009 dabei bin, aber es gibt sicherlich noch viele andere, wo das vollkommen in Ordnung ist, dass sie kandidieren. Aber es wird auch einige geben, wo nicht nur ich sagen werde, muss das unbedingt sein, dass ihr euch auf die Bühne stellt? Vielleicht denkt ja auch jemand über mich, dass ich nicht kandidieren sollte. Kann ja auch sein. Ja, es ist, also ich sag mal so, diese Kandidieren- oder Nicht-Kandidieren-Frage möchte ich nicht allzu sehr in den Vordergrund stellen, weil das muss eigentlich am Ende jeder selber wissen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass eigentlich auch jeder die Chance haben sollte, es zu versuchen. Und die Basis wird ihm dann schon zu verstehen geben, was sie davon hält. Natürlich gibt es da auch irgendwie Grenzen, so wie bei dem Landesparteitag in Münster, wo wir unsere Landesliste hier für NRW aufgestellt haben. Wenn dann so viele Leute kandidieren, dass es unmöglich wird, das irgendwie in einem vernünftigen Rahmen zu machen. Das ist natürlich ärgerlich, aber da muss man sich dann irgendwas für ausdenken. Ich fand die Forderung mal nicht so schlecht, Unterstützerunterschriften einzufordern, dass man sagt, also gut, man muss jemand, ich will jetzt keine Zahl sagen oder nur als Beispiel 10 Unterstützer finden, ansonsten kann man nicht kandidieren. Das würde schon mal einen kleineren Teil direkt entfernen. Und wenn ich keine 10 Leute finde, die sagen, ja, ich finde in Ordnung, dass du kandidierst innerhalb der Piratenpartei, dann ist auch eigentlich klar, dass das nicht funktionieren kann. Und dann kann man sich die Zeit auch wirklich für andere Kandidaten aufheben, finde ich. Ja, jetzt kommen wir an den spannenden Punkt. Unterstützerunterschriften ist eine Sache, die ich eigentlich auch nicht schlecht finde, aber die halt auch so, ja, einen Rattenschwanz hat, befürchte ich. Es ist natürlich so, dass man so jemanden wie einen Robin Fährmann, der immer wieder mit antisemitischen Äußerungen von sich reden macht, ich glaube, bei solche Leute kann man dann schön rausfiltern, weil der hatte tatsächlich nur irgendwie 6 oder 7 Unterstützer, wobei das auch schon relativ viel ist, wenn man sich mal anguckt, was er so verbreitet. Aber ich denke, also ich nehme die, du wählst ihn nicht. Nee. Ich auch nicht. Ja, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Ich glaube, dass man auch, wenn man sowas macht, dass man immer auch wieder Leute verliert, die man eigentlich gerne dabei hätte. Nämlich zum Beispiel die Leute, die sehr mit sich hadern immer und sich halt überlegen, bin ich der Richtige? Traue ich mir das zu mit den 10 Unterschriften? Und so, und gerade die Leute, die sich sehr, sehr viele Gedanken darum machen, sind oft die Leute, die eigentlich auch gut dafür geeignet wären. Und je mehr Hürden man aufbaut, um halt Leute abzuschrecken, die denen man schlechte Absichten unterstellt, desto mehr verliert man auch immer Leute, die aber gut geeignet wären. Und genau da, an der Stelle, das soll halt Thema der Flauschkon sein, dass man, wenn man so Hürden einbaut, dass man sich sehr genau darüber Gedanken macht, wen schließe ich ein, wen schließe ich aus damit, und dass man ganz genau hinterfragt, ist das Werkzeug, was ich jetzt gewählt habe, um hier zu filtern, trifft das wirklich nur die Leute, die ich damit treffen möchte, oder trifft das auch andere? Und wenn es andere trifft, kann ich das irgendwie wieder auffangen? Also dass wir da sehr vorsichtig umgehen. Ich hatte jetzt vor kurzem auf Twitter mitbekommen von einer Initiative, es sollen Diskriminierungsbeauftragte vom Bundesvorstand irgendwie eingestellt werden oder von der Basis gewählt. Das war da nicht klar ersichtlich und leider wurde mir die Frage auch nicht beantwortet. Und da, ja, das ist halt eine Sache, die kann auch schief gehen, wenn man nicht genau klärt, auf welcher Basis diese Leute jetzt agieren, von wem die gewählt werden, von wem die kontrolliert werden. Das ist eine Idee, die mir erstmal ein bisschen auch Bauchschmerzen gemacht hat, weil ich dann so ein bisschen daran denken musste, sind das jetzt vom Bufo gedeckte Nazi-Keulenschwinger, die dann irgendwie alles platthauen, oder Sexismus-Keulenschwinger, und müssen wir bald alle ganz genau aufpassen, was wir sagen, und gibt es dann Gedanken, die man nicht denken darf, weil man dann böse ist und rausgeschmissen wird, und solche Sachen kommen mir dann in den Kopf. Ja, okay, jetzt hast du ja 2 Sachen angesprochen. Also erstmal gebe ich dir zu den Unterstützerunterschriften, das war jetzt einfach nur eine Idee, ein Beispiel. Und ich bin auch der Meinung, dass man die Hürde nicht sehr hoch stecken sollte. Eine ganz niedrige, kleine, die aber schon mal sicherlich ein paar Leute rausfiltert. Das kann man machen, das kostet nichts. Und dann wäre es auch ein Punkt, wo jeder dann auch für sich werben kann und würde. Wer viele Unterstützerunterschriften hat, der hat ja noch lange nicht gewonnen. Ich meine, das haben wir oft genug gesehen. Auf dem Landesparteitag hatten wir ja jemanden, der dann an letzter Stelle war, der aber Unterstützerunterschriften hatte wie bekloppt. Ne? Der hat ja dann einen Fanclub, und deswegen darf den Unterstützerunterschriften auch nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden. Also insofern hast du da schon mal recht. Und was diese Diskriminierungsbeauftragten angeht, so wie du das sagst, das wusste ich gar nicht, klingt das ja sehr furchtbar. Ja, also wie gesagt, ich habe es nur über Twitter mitbekommen. Es war ein Pad, was noch relativ am Anfang stand. Ja, mein erster Gedanke war halt auch erstmal Bauchschmerzen so. Ich habe letztens in einem Podcast einmal was gesagt. Da wurde sofort gesagt, du Sexist. Ich sag mal, dass meine Frau und ich eine Ehe führen, die recht ausgeglichen ist. Aber in der Tat habe ich auf die Frage hin, weil mein Piratenpartei-T-Shirt so kaputt ist, ob ich es auf links wische, habe ich gesagt, da muss ich meine Frau fragen. Wupp, wenn dann sofort ein Diskriminierungsbeauftragter kommt und mich verhaut verbal, weil ich diesen Satz gesagt habe, dann wird's schwierig. Und das ist jetzt eine harmlose Variante. Ja, genau, das ist eine harmlose Variante. Und ja, da gleich mit dem Sexismusvorwurf zu kommen, das finde ich doch arg schwierig, weil wenn ihr beiden jetzt, ihr seid nun mal Mann und Frau, vielleicht wenn du, lass mich den Satz nochmal neu anfangen. ihr seid nun mal Mann und Frau und ihr habt euch dazu entschlossen, diese Aufteilung vorzunehmen. Vielleicht machst du dann irgendwie sowas wie Rasenmähen oder spülst ab oder so. Und sie macht halt... Gut, dass du noch abspülen gesagt hast, weil Rasenmähen wäre schon wieder männlich gewesen, aber abspülen nicht. Jetzt hast du es ausgeglichen. Also, für mich, ich habe da so ein leichtes Trauma beim Rasenmähen, weil ich musste das bei uns im Garten immer machen und meine Mutter hat mir das immer aufgezwungen, weil sonst hätte sie das machen müssen und so. Und von daher habe ich da eine andere Assoziation mit. Ich finde Rasenmähen ganz furchtbar. Ja, ich auch. Aber ich mach's tatsächlich immer, aber es liegt aber daran, dass ich unbedingt einen Benzinrasenmäher haben wollte, so mit Eigenantrieb, und meine Frau kriegt das Ding nicht an. Die ist also aus der Nummer immer wunderbar raus. Ja, wir hatten auch so einen blöden Benzinrasenmäher, der dann auch nie angegangen ist. Und wenn du dann nicht aufgepasst hast, dann ist der abgesoffen. Dann musstest du erst wieder eine Viertelstunde warten, bis der wieder trocken war und so weiter und so fort. Aber Spiff, ich merke, das wird ein schöner Podcast, also mit Themen, die die Welt bewegen, oder? Ja, definitiv. Jetzt sag mir mal, um mal wieder die Brücke zurückzuschlagen. Wir sind ja eingestiegen und das ist ja auch der Anlass unseres Podcasts. Natürlich Rasenmähen ist wichtig, T-Shirts der Piratenpartei auf links waschen ist wichtig, aber dieser Flair, den man 2009 hatte, also die gute Seite, wir hatten ja 2000, das war dann aber schon 2010, glaube ich, diesen unglaublichen Crew-KV-Krieg, so will ich ihn tatsächlich mal nennen, also da war ja nicht nur alles schön, aber du hast schon insofern recht, als dass die Situation damals eine andere gewesen ist und man auch zumindest mit denen ich mich so gut verstanden habe, was ja eigentlich die meisten waren oder diejenigen, mit denen ich dann auch mehr Kontakt hatte, dass man auch heute einen anderen Kontakt irgendwie dazu pflegt. Ne? Es gibt aber auch wieder ein paar Piraten, die recht frisch dabei sind, bei denen das Gefühl auch sofort da ist. Ja, definitiv. Also es ist ja zum Glück noch nicht ausgestorben. Vielleicht können wir das Ganze einfach mal anders aufdröseln. Du hattest mal zu mir gesagt in dem anderen Podcast, oder ich weiß gar nicht, ob das auch auf Band gelandet ist oder ob das nur irgendwie im Umfeld gesagt wurde. Du hattest auf jeden Fall gesagt, seit du bei den Piraten bist, hast du an deinem Denken was verändert, weil du... sag du das nochmal. Weißt du noch, wie du es gesagt hast? Ich will jetzt auch nicht die Worte in den Mund legen. Ja, ich habe gesagt, dass ich mein Verhältnis, oder ich weiß nicht, ob ich mein Wortlaut wieder genauso hinkriege, ich sage einfach, was ich denke. Wenn ich heute einen Menschen kennenlerne, dann gehe ich damit anders um, als ich das getan habe, bevor ich Pirat wurde. Das finde ich eine sehr spannende Aussage. Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist? Naja, das ist einfach dadurch passiert, weil der Anteil der Menschen, die nicht durchschnittsgesellschaftskonform rumlaufen, und ich bin so einer, ich trage ein Hemd, ich trage eine Jeans, ich trage zwar so gut wie nie eine Krawatte, aber ich glaube, ich falle in der Masse nicht auf dadurch, dass ich irgendwie im Ohr getackert bin oder an der Lippe oder sonst irgendwelche Dinge. Ich habe auch keine grünen Haare und ich trage dann Lederschühchen, also ich falle da nicht gerade aus dem Rahmen, so wie die meisten Menschen das tun. Also man bin ich angepasst. Bei der Piratenpartei trifft man aber Menschen, die sind durchaus nicht angepasst. Ob sie nur lange Haare haben, sich in Vollbart wachsen oder immer mit 3-Tage-Bart rumrennen, gepflegter oder ungepflegter aussehen, however, da gibt's ja alle Spielarten, getackerte, nicht getackerte, und da hat man einfach erstmal ein Bild, wenn man auf so jemanden trifft. Und wenn man so einen ganzen Haufen Menschen sieht, die alle nicht Standarddurchschnitt aussehen, und wir wohnen ja nicht in Berlin, wo das zum Straßenbild gehört, dann sind viele Menschen skeptisch. Und das war ich auch. Und ich habe immer noch meine Vorurteile. Der Unterschied aber zu früher ist, dass ich die Vorurteile innerhalb von ungefähr, vielleicht übertreibe ich jetzt, 60 Sekunden revidieren kann. Und das unterscheidet, das hat die Piratenpartei mit mir gemacht, weil ich mit so vielen Menschen verkehrt habe und heute noch zu tun habe, wo ich auf den ersten Blick gedacht hätte, ja, der kann ja eigentlich nicht viel drauf haben. Sage ich auch ganz offen, habe ich oft gedacht. Und mittlerweile ist das halt so, es ist anstrengend, das zu denken, weil da muss man es ja wieder über den Haufen werfen. Also versucht man das zu vermeiden und macht sich erstmal ein Bild. Ja, ich finde, du hast wunderbar auf den Punkt gebracht, worum es mir persönlich bei der FlauschCon geht, nämlich dass man mit ein bisschen mehr Demut auf den Gegenüber zugeht, dass man nicht sich direkt ein Urteil fällt, an dem man festhält, sondern dass man offen ist, in den Gedanken irgendwie die Meinung zu ändern, das Gleiche auch für Sachthemen, nicht nur für Personen, dass man, wenn man merkt, da hat einer eine Idee, die ist besser als meine, die löst das Problem besser, dass man dann bereit ist, von seiner Idee loszulassen und die andere Idee zu übernehmen oder Teile davon in den eigenen Plan einfließen zu lassen und so. Das genau das möchte ich irgendwie institutionalisieren, dass man das üben kann, dass man sich ausprobieren kann gedanklich und dass man loslassen kann von alten Mustern. Und ja, wenn uns das gelingen würde mit der FlauschCon, das würde mich sehr stolz machen. Ich halte ja diejenigen, die von sich behaupten, ich gehe ja ohne Vorurteile an alles ran, die halte ich für vollkommen unglaubwürdig. Denn Vorurteile, die hat jeder und die ersten 60 Sekunden, in denen man einen Menschen kennenlernt, die sind nun mal erstmal ausschlaggebend, aber die Leistung besteht eben dann darin, dass man dann vielleicht sagt, hast du vielleicht so nicht richtig gelegen oder versuch's mal mit dem Typen oder mit der Frau, was man da auch immer gerade vorhat. Und so manches Mal stellt man da fest, Mann, das rennt ja wie Hulle. Ja, das ist auch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Also, dass das quasi im Austausch mit dem Gegenüber stattfindet. Als ich mich auf der Mailingliste vom Kegelclub angemeldet habe, da hat mich sehr gestört, dass die so eine Art Regelliste haben, die man auswendig lernen muss. Zum Beispiel Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder mit dunkler Hautfarbe oder wie auch immer man das jetzt politisch korrekt ausdrückt, die soll man halt schwarzer nennen. So, und dann haben die halt für jede, wie auch immer, marginal... Bitte? Du warst gerade abgehakt, Tobi. Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Aber schwarzer ist politisch korrekt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, das hatte mich nämlich auch verwundert, weil ich aus dem amerikanischen Sprachgebrauch das Wort Black als eins kenne, was eher dann wieder zu Missverständnissen führt und zu Ärger möglicherweise. Ja, und dann für bestimmte Arten von Behinderungen hatten die ein Wort und dafür ein Wort und dafür ein Wort und das sollte man dann alles auswendig lernen, damit man niemanden verletzt. Und dann hatte ich mal gefragt, wie ist denn eigentlich die richtige Bezeichnung für Trans-Sternchen? Ich sage jetzt bewusst Trans-Sternchen, weil ich will jetzt nicht sagen Transgender oder transsexuell oder so, weil das sind ganz viele verschiedene Abstufungen und die verschiedenen Gruppen, die für Trans-Menschen sprechen, sind sich auch untereinander überhaupt nicht einig, welche davon jetzt verletzend sind und welche nicht. Und deshalb, anstatt dass man irgendwie so ein festes Muster auswendig lernt, finde ich es viel spannender, wenn man im direkten Kontakt mit dem Menschen das irgendwie aushandelt. Das ist für beide Seiten manchmal anstrengend. Der Mensch mit einer bestimmten Behinderung möchte vielleicht nicht zum 100. Mal erklären, warum er jetzt etwas so und so braucht. Und für den Mensch, der keine Behinderung hat und auf den Behinderten zugeht, ist es vielleicht auch mit Scham behaftet, danach zu fragen. Oder es ist unangenehm, weil man hat sich ein bestimmtes Muster angewöhnt, wie man mit Leuten umgeht. Und da gibt's jetzt einen, bei dem funktioniert das nicht. Für den muss man sich jetzt was anderes überlegen und so. Aber ich finde das besser, als wenn irgendwie diese Sachen von oben kommen, wenn das so Regeln sind, die von irgendjemandem festgeschrieben wurden und die man dann befolgen kann, auch ohne zu verstehen, warum die überhaupt da sind. Also das klingt auch für mich ziemlich kompliziert. Ja. Ja, du zuerst. Ja, witzig. Also letztes Mal, als wir nämlich auch über diese T-Shirt-Sache gesprochen haben, haben wir auch über den Kegelclub gesprochen. Und da sagte meine Frau, die sicherlich recht selbstbewusst ist und die hat die Postgender-Einstellung. Die sagt einfach, ich möchte da nicht drüber diskutieren. Das ist für mich vollkommen vorbei. Und für mich ist alles weiter auch lächerlich, weil sie möchte gerne Pirat sein und fertig. Und möchte nicht drüber sprechen, ob sie jetzt denn benachteiligt ist, weil sie eine Quote hat, sondern wenn sie was machen möchte, möchte sie es einfach machen, ohne drüber nachdenken zu müssen, ob denn jetzt alles so korrekt ist oder nicht. Und diese Regelung, die du gerade erzählst, aber ich verstehe jetzt auch zu wenig von dem, was der Kegelclub wirklich auch im Detail macht, deswegen kann ich mir jetzt nicht ein wirklich abschließendes Urteil bilden, aber das macht es aber in der Tat, finde ich, sehr, sehr anstrengend und geht für mich an den wichtigen Themen vorbei. Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, was es alles für marginalisierte Gruppen gibt und wie viele Sprachregelungen du dir dann merken musst. Und dann bist du in einem anderen Land und da sind die Sprachregelungen sowieso wieder ganz anders, weil die Sprache da sich auch ganz anders entwickelt hat. Und ich verstehe mich halt weniger als einen Deutschen, sondern ich verstehe mich irgendwie als Erdenbürger. Und man kann nicht alle Spezialfälle, die es auf der ganzen Welt gibt, auswendig lernen. Oder zumindest ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Und mir ist es viel wichtiger, dass man dann in der Interaktion mit einer Person, die in welcher Form auch immer irgendeine Rücksichtnahme benötigt, dass man in der Situation in der Lage ist, zuzuhören, das auszuhandeln und in Zukunft dann diese Rücksichtnahme vorzunehmen. Das ist mir viel wichtiger, als irgendwelche vorgefertigten Regeln auswendig zu lernen, weil halt auch bei diesem Auswendiglernen in der Regel wenig Verständnis erzeugt wird. So, wenn ich jetzt auswendig lerne, ich soll Menschen mit dunkler Hautfarbe irgendwie als Schwarze bezeichnen, dann habe ich ja noch nichts darüber gelernt, warum das überhaupt so ist. Warum muss ich überhaupt auf diese Menschen Rücksicht nehmen? Das hat ja eine gewisse Geschichte. Und solche Sachen gehen dann leichter verloren. Da gibt's ja auch noch so eine Begriffsinflation. Man sagte früher ein Behinderter. So, das hieß dann auf einmal hieß es, das ist diskriminierend. Da frage ich mich dann, warum ist denn dieses Wort irgendwann von Menschen als diskriminierend eingeschätzt worden? Naja, weil dieses Wort für alles mögliche andere auch noch benutzt wurde, wo es sicherlich nicht angemessen war. Also hat man sich überlegt, so stelle ich mir das zumindest vor, nee, das muss jetzt Menschen mit Behinderung heißen. Fand ich absolut lächerlich, weil das nichts verhindert. Denn wenn das Wort Behinderte schlecht benutzt wird, dann wird das mit dem Nachfolgebegriff genauso passieren. Und jetzt müsste man eigentlich die Hausverwaltung vom Landtag verhaften, weil da habe ich nämlich ein Schild gesehen, Behindertentoilette. Ja, was nun? Ja, und da ist genau diese Sache, da wurde dieser neue Begriff eingeführt, es wurde aber nicht erklärt, warum der eingeführt wurde. Und das finde ich dann wiederum sehr verwerflich, weil das hat nämlich einen ganz genauen Grund, warum man heutzutage Mensch mit Behinderung möglichst benutzen sollte und nicht Behinderter. Weil im Sprachgebrauch die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff Behinderung eine wie auch immer geartete körperliche Einschränkung. Also zum Beispiel hat keine Beine mehr oder kann seine Beine nicht bewegen aufgrund einer Querschnittslähmung oder sowas. Und für viele behinderte Menschen ist aber das Problem nicht ihre Behinderung selber. Die haben nicht das Problem, dass sie im Rollstuhl sitzen, sondern dass sie empfinden das soziale Stigma, was sie dadurch bekommen, dass andere Menschen sie als behindert empfinden die viel schlimmer. Weil dann zum Beispiel einem Rollstuhlfahrer einfach nicht zugetraut wird, dass er einen bestimmten Beruf machen kann. Ganz, ganz unabhängig davon, ob jetzt da wirklich irgendwo eine Treppe im Weg ist oder ob er durch Querfeld ein müsste oder so, was natürlich mit seinem Rollstuhl schwierig ist. Nein, es geht einfach darum, dass der Mensch dadurch, dass er als behindert angesehen wird, nicht mehr für voll genommen wird. Das ist halt die Sache, die hinter dieser Begriffsänderung steckte. Und da zeigt sich das aber wieder. Man hat halt nicht erklärt, warum diese Begriffsänderung, sondern man predigt einfach von oben herab, wenn ihr das politisch korrekt machen wollt, dann müsst ihr die jetzt Menschen mit Behinderung nennen. Und jemand, der von dem Thema keine Ahnung hat, der versteht das überhaupt nicht, der fühlt sich gemaßregelt oder verunsichert und finde ich wenig zielführend. Ja, ich muss jetzt gerade, den Spruch kann ich mir einfach nicht verkneifen. Ich bin davon überzeugt, dass es mindestens einen Politiker gibt, der für den Job nicht geeignet ist, auch wenn er nicht im Rollstuhl säße. Ja, zum Beispiel, ja. Wir nennen ja keine Namen, ne? Kann man auch nicht drauf kommen. Ist das denn auch so ein bisschen Thema auf der FlauschCon? Wie läuft das denn da eigentlich? Also habt ihr da Workshops zu dem Thema? Ihr macht ja auch eine Aufführung, ne? Ja, also es gibt verschiedene Rahmen, sage ich mal. Sinn der Sache ist, dass das Ganze so eine Art Selbsterfahrungstrip wird. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu hoch aufgehangen, dieses Wort. Du hast also Veranstaltungen wie zum Beispiel das Trolltheater. Da wird einfach mal bildlich dargestellt, wie Trollerei funktioniert, wie dann verschiedene Beteiligte reagieren. Und dadurch, dass du halt diesmal nicht mittendrin bist, sondern dass du von außen drauf gucken kannst, bringt das hoffentlich neue Einsichten mit sich und so. Dann wird es Workshops geben, wo Referenten über bestimmte Themen berichten und man dann darüber diskutieren kann, beziehungsweise wir werden auch zum Beispiel einen Workshop zum Thema gewaltfreie Kommunikation haben. Da geht es dann auch da wird natürlich erstmal ein bisschen erklärt, was das ist, aber dann geht es auch darum, in praktischen Beispielen das nachzugehen und irgendwie das so ein bisschen zu lernen. Und die Veranstaltungen, die stattfinden werden, abgesehen von Samstagabend, wo wir einfach ein bisschen Party machen, sind halt alle darauf ausgerichtet, dass man selber ein bisschen ans Denken kommt und selber ein bisschen das hinterfragt, wie man es bisher gemacht hat und dass es so ein bisschen interaktiv wird. Es wird relativ wenig Top-Down, so klassische Vorträge geben. Top-Down finden wir Piraten ja eh ganz doof. Ja, genau. Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht. Wir haben an dem Sonntag, an dem die FlauschCon stattfindet, haben wir im Kreis Borken leider unsere Kreismitgliederversammlung. Um 3 Uhr startet die. Ja, ihr seid leider nicht der einzigste Kreis, der an dem Wochenende eine Kreismitgliederversammlung macht. Nee. Ja, das ist für mich ist das schade. Jetzt habe ich habe einen Standortfaktor Nachteil, wenn man schon fast Niederländer ist vom Wohnort her. Also bei mir fehlen irgendwas, ich habe es nicht nachgemessen, bestimmt 400 Meter. Dann ist man ja so weit draußen, dass alles, was angefahren wird, natürlich entsprechend weit entfernt ist. Also Bielefeld ist für uns dann schon echt eine Hausnummer. Heißt ja nicht, ich habe ja schon hin und her überlegt, ob ich dann am Samstag komme. Ich weiß ja von einem Piraten hier, der auf jeden Fall auch da sein möchte. Er erwartet dann von der KMV auch einen gewissen Erfolg, weil er sagt, wenn ich dafür abbreche und dann kommt kein, dann ist er sauer. Wie viele Kreismitglieder habt ihr? Wir haben relativ viele, also dafür, dass hier eigentlich ein schwarzes Loch ist. Wir sind jetzt irgendwas 75, 80 irgendwie so. Ah, nicht schlecht, ja. Ja, das heißt aber gar nichts. Das liegt daran, dass wir eigentlich im Moment, die Aktiven sind maximal 5 Leute. Ja, okay. Es ist ja nicht ganz unüblich, dass das so ist. Aber ich habe ja auch gelernt, das ist ja eh immer ganz interessant, wir haben ja einen neuen Piraten dabei, der ist 2 Wochen vor der Landtagswahl ist er zu uns gestoßen. Der hat 12 Jahre, er ist länger schon in der CDU gewesen, hat aber 12 Jahre aktiv für die CDU gearbeitet. Und also nicht als Mitarbeiter, sondern gearbeitet im Sinne von Kommunalpolitik gemacht und sitzt auch im Stadtrat. Und der hat uns gesagt, hör mal, das war bei uns genauso, glaubt man nicht, dass die CDU mehr Leute hat. Oh, da war ich, das ist ja erstaunlich. Und hier, da wo ich herkomme, da wählen fast alle CDU. Okay. Ja, also gut zu wissen, ne? Gut, er hat mir auch erklärt, wie man gewählt wird. Man muss einen Bus mit Landwirten haben. Einen Bus mit Landwirten? Ja, kann ich dir nur empfehlen. Den Podcast, den findet ihr, der ist schon ein bisschen älter. Da spricht er sehr offen darüber, wie das mit der CDU so alles funktioniert hat. Und er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Aha. Ja, du musst mir nach der Sendung nochmal den Link geben. Das würde mich interessieren. Hast du iTunes? Nein. Eieiei. Kennst du denn mein Podcast-Archiv? Nee. Nein. Sag mal, also, dann muss ich das jetzt mal eben erzählen. Jetzt mache ich hier mal Werbung hier für Skynest. Ja, muss jetzt mal gerade sein. Ich habe den Pirate Feed Lister programmiert. Der hat in erster Linie die Aufgabe, eine Archivfunktion für alle Podcasts zu machen. Das gilt für meinen Podcast, das gilt fürs Krähennest. Man sieht aber, je nachdem, welchen Podcast man aufruft, halt nur entweder meinen oder das Krähennest oder halt auch einen anderen, was auch immer. Mit Suchfunktionen und allen Schickimicki-Sachen, die man da so braucht. Und da kann man natürlich dann auch wunderschön nach Stichworten eben suchen. Dann findet man auch die ganzen alten Dinger. Kann die direkt anhören, runterladen, wie auch immer. Wer natürlich einen Podcast-Reader benutzt, das empfehle ich ja jedem. Benutzt für Android-Systeme. Also ich benutze den Podkicker, kommt da super, super mit klar. Und für die Apple-User iTunes und da gibt's sicherlich auch noch ein paar andere Varianten. G-Podder unter Linux. Das ist sicherlich sinnvoll. Wenn du mal auf www.xtratobi.de gehst, dann müsstest du direkt einen Link finden. Ja, ich gucke mir das mal in Ruhe an. Nee, das ist tatsächlich ganz interessant. Also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde den Podcast gut, nicht weil er von mir ist, sondern weil der Inhalt, weil ich den Inhalt interessant fand und weil ich nicht damit gerechnet habe, dass so jemand so offen redet. Und wenn ihr sagt, ihr macht eine Flauschkon und wir wollen darüber sprechen, wie die Menschen miteinander innerhalb der Partei untereinander umgehen, dann haben wir anderen etablierten Parteien sicherlich etwas voraus. Und du hast gerade auch den Troll angesprochen. Der Troll ist ja in der Piratenpartei eine viel größere Gefahr als in anderen Parteien. Weil in anderen Parteien kann ich einfach sagen, du bist einfach mal still. Richtig? Ja. Forschungstorte hat das ja so schön aufgeteilt. Es gibt, was sagt sie, maligne Trolle und benigne Trolle. Ja, genau. Finde ich ja tatsächlich ganz niedlich. Also soll ja noch Trolle geben, die ja noch nicht ganz so schlimm sind. Die malignen Trolle, um die geht es mir. Und dann heißt es ja immer, don't feed the Troll. Soll so viel heißen wie, wenn ein Troll was schreibt, antwortet einfach nicht. Und ich bin aber mittlerweile der Meinung, wir haben ein so großes Problem mit Trollen an so vielen Stellen. Das reicht eigentlich nicht mehr. Einfach nur sagen, wir antworten nicht, denn irgendeiner antwortet. Ja, ich denke auch, dass wir uns da noch was überlegen müssen, weil ich das hier auch bei uns regional sehe, wie Leute, die relativ naiv noch an das Gute glauben, Na, oder was heißt, also was heißt naiv? Also die halt irgendwie einen gewissen Anspruch an den Umgang miteinander haben. Die werden so dermaßen platt gemacht von Leuten, die halt überhaupt keinen Pardon kennen. Das ist echt schrecklich mit anzusehen. Und da müssen wir uns was überlegen. Wie können wir uns vor richtig bösartigen Trollen schützen? Weil wir haben halt sehr offene Strukturen und offene Strukturen bieten die Möglichkeit zur Sabotage und da muss man überlegen. Wie kann man damit umgehen? Meine Hoffnung ist, dass wir es durch mehr Selbstdisziplin hinkriegen, dass wir halt, ja, das ist, also wie gesagt, deshalb auch Hoffnung, ne? Dass man halt, also das ist halt so ein bisschen auch das Anliegen der FlauschCon, anstatt dass man die eigene Offenheit zurückschraubt und dass man vielleicht härtere Regeln einführt, der Versuch, die einzelnen Mitglieder der Gruppe so weit hoch zu pushen, dass oder die respektvolles Verhalten so weit zu verankern und so weit zu verbreiten, dass jemand, der dieses Verhalten nicht übernimmt, direkt auffällt wie ein bunter Hund. Aber ist schwierig. Ich denke, wir müssen an beiden Seiten ansetzen. Also ich bin selber Opfer eines Trolls geworden und ich kann dir sagen, das ist nicht lustig. Das ist wirklich nicht lustig und hat mich so weit getrieben, dass ich überlegt habe, in gewissen Bereichen die Arbeit gänzlich einzustellen. Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht in letzter Zeit. Also der aktuellste Höhepunkt ist, dass hier ein Neupirat, der auch schon drauf und dran ist, die Sachen hinzuschmeißen, der hat versucht, eine Veranstaltung zu machen mit dem Stadtkämmerer. Und da ist dann eine anonyme E-Mail eingegangen von jemandem hier aus dem Umfeld der Gelsenkirchener Piraten, der mokiert, dass die Veranstaltung im zu kleinen Veranstaltungsraum wäre. Also bisher bei allen Veranstaltungen, die wir hatten, waren maximal so 30 Leute da. Hätten in den Raum locker reingepasst. In der Mail steht was von 100 Leuten, die wir hier niemals zusammenbekommen würden. So, jetzt ist der Stadtkämmerer heiß gemacht und denkt irgendwie, es kommen 100 Leute. Jetzt wird die ganze Veranstaltung wahrscheinlich wieder umgebastelt in einen anderen Raum und dann kommen da aber trotzdem nur so unter 30 Leute. Und aber auch einfach... Aber das ist doch einfach, Entschuldigung. Wenn einer anonym schreibt, ja, brauche ich nicht. Also solche anonymen. Ja, aber der hat sich halt anonym an den Stadtkämmerer gewandt, nicht an uns. Ja gut, okay, dann kann man dem Stadtkämmerer aber nicht helfen. Das kann man dem Stadtkämmerer ja mal sagen. Ich meine, wo funktioniert das, dass ich mit einer anonymen E-Mail bei einer Stadt irgendwas bewege? Also wieso kann das jetzt funktionieren? Ja, also ich finde einfach ich finde es einfach so niederträchtig, da eine anonyme Mail reinzuschicken, um diese Veranstaltung zu sabotieren. Das ist halt für die Leute, die das versucht haben, das zu organisieren, das hat denen so dermaßen den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, wird sich zeigen in den nächsten Tagen, ob da noch irgendwas zu retten ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt nachgedacht, also das Interessante war aber, als ich so böse getrollt worden bin, jetzt mache ich nicht nur dem Trollen Vorwurf, also ich bin beleidigt worden, das ist schon mal ein Signal. Ich meiner Meinung nach müsste es einen bundesweiten Ehrenkodex geben, eben nicht eine Regel, keine Satzung, keine Strafandrohung, keine Konsequenz, aber einen Kodex. Und wenn in dem Kodex Paragraph 1 steht, wir benutzen keine Beleidigungen, dann haben viele Trolle es schon ungleich schwerer, oder? Ja. Wenn alle sagen, so, egal was du sagen möchtest, du hast jetzt gerade das Wort Arschloch benutzt, damit hast du verstoßen gegen Paragraph 1 des Ehrenkodex, damit gehen wir auf deine E-Mail nicht mehr ein und alle halten sich dran und fertig. Dann wären wir eigentlich doch bei der Selbstdisziplin. Aber so kann man es ja nie nach klaren Regeln formulieren. Also ich will ja kein Parteiausschlussverfahren, weil jemand sowas schreibt und ich will auch keinen Mailinglisten-Kontrolletti oder irgendwas. Also sowas wollen wir alles nicht haben. Wir wollen auch keine moderierten Mailinglisten. Das wäre grausam. Dann haben wir wieder irgendwelche Machtmittel. Muss ich gar nicht erklären, warum wir das alles gar nicht wollen. Aber ein Ehrenkodex, wo jeder weiß, es gibt diesen Kodex und wenn du dich nicht dran hältst, dann bekommst du das zu spüren insofern, als dass du mit Ignoranz gestraft wirst. Und wenn das alle wissen, dann hat man wenigstens was, womit man agieren kann. Das war eine Meinung. Das könnte eine Runde helfen. Ja, ich denke, bei eindeutigen Beleidigungen ist das auch, wird das gut funktionieren. Aber was machst du bei... Was machst du bei Beleidigungen, die nicht eindeutig sind? Wenn man jetzt zum Beispiel jemandem sagt, hast du in der DDR gelernt, ist das eine Beleidigung? Wenn die Person, zu der man das sagt, aber mal im Stasi-Knast gesessen hat, also ehemaliger DDR-Bürger, und man ihn dann unterstellt, er wäre irgendwie ja, halt dieser faschistische Unterton, den man dann halt da unterstellt, ne? Dass er das ja in der DDR gelernt hätte, wo dieser Mensch im Stasi-Knast gesessen hat, dann ist das für den schon unheimlich beleidigend. Aber es ist keine eindeutige Beleidigung im Sinne von Arschloch. Das löst natürlich nicht alles. Aber zumindest ist die Variante der eindeutigen Beleidigung, und ganz viele Trolle haben Schwierigkeiten, wenn sie keine Beleidigung mehr benutzen können, überhaupt noch weiterzumachen. Also das heißt ja nicht, dass das alles löst, um Gottes Willen. Nein, es geht natürlich noch viel subtiler. Aber ich habe das gerade noch in der ÖA-Liste gehabt. Da ging es um die Steuer-CD. Und ich bin ja ein klein bisschen mitschuld an der Strafanzeige. Ich habe ja den Nico damals angerufen, ihn gebeten, da aktiv zu werden. Und zwei Wochen später kam ja dann die Strafanzeige. Und ich habe mich dazu bekannt quasi. Und der Begriff, nicht mal gegen mich, sondern gegen andere, das sind dumme Menschen, die keine Ahnung haben, der kam, glaube ich, in der 7. oder 8. Mail danach. Von Leuten, die ich vorher noch nie gehört hatte. Von denen ich vorher noch nie was gelesen oder gehört hatte. Und da habe ich gedacht, was soll das? Also ich antworte dann auch nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr drauf ein auf solche Sachen. Egal, ob das jetzt für mich spricht oder gegen mich. In dem Fall hat sich jemand hinter meine Meinung gestellt. Aber ich will solche Fans auch gar nicht erst haben. Ja. Na, aber ich meine, man kennt das doch auch von sich selber, oder? Dann hört man mal wieder im Radio, Frau von der Leyen hat das und das gemacht. Und man denkt sich nur, ach Gott, diese Idiotin. Ja, das darfst du ja denken. Ja, genau. In dem Moment, wo man es nur denkt, ist es in Ordnung. Wenn man es dann veräußerlicht, dann sollte man seine Wortwahl etwas überdenken. Ja, aber wir kennen das alle von uns selber, dass das in uns auch brodelt, dieser Mechanismus. Naja, natürlich, das kann ich ja auch verstehen. Nur ich benutze solche Beleidigungen, also nicht mal Idiot oder so, benutze ich grundsätzlich nicht. Nicht nur, nicht weil ich ja ach so ein guter Mensch bin und so hyperkorrekt, sondern ich setze mich ja selber schon in ein schlechtes Licht, wenn ich das tue. Also damit ist meine Argumentation, so reagiere ich auch auf andere Leute, ist meine Argumentation und unter denjenigen, die zumindest ein bisschen Grips im Kopf haben, sofort im Eimer, weil es nur noch um meine Beleidigung geht. Deswegen vermeide ich sowas. Und das verstehen viele nicht, dass sie eigentlich eine Diskussion auf dem Weg gar nicht gewinnen können. Ja, da hast du recht. Also, die FlauschCon ist eine Riesenidee. Leider glaube ich nicht, dass danach alle geläutert sind. Oder vielmehr glaube ich, dass die Leute dahin kommen, die gar keine Frau FlauschCon bräuchten. Die Befürchtung habe ich auch ein bisschen, dass das vornehmlich die Leute sein werden, die kommen. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass sich diese Idee, dass wir den Umgang miteinander, beziehungsweise respektvoll und höflich miteinander umzugehen, dass man das praktisch üben muss. Wenn die Idee um sich greift, dann kommt vielleicht auch einer auf eine Idee, das in irgendeinem Rahmen zu machen, wo sich zum Beispiel irgendwelche Stammtischbrüder, die einen ungehobelten Ton am Leibe haben, wohlfühlen oder so. Oder wo dann Vehikel rauskommt, wo irgendwelche Leute, die nicht so verkopft sind, unterwegs sind wie ich, sich darin wohlfühlen und so. Wichtig ist, dass wir es erstmal thematisieren. Könnt ihr nicht einfach, ich meine, schlussendlich, ihr habt mit der FlauschCon gestartet und wir sprechen jetzt drüber. Und das wird an vielen Stellen passieren und jedes bisschen hilft auf Dauer. Könnt ihr nicht einfach auf der FlauschCon an so einem Ehrenkodex mal einen Workshop machen und sagen, was haltet ihr davon? Sollen wir nicht einfach mal einen aufstellen? Brainstorming, was habt ihr für Ideen? Was müsste eurer Meinung nach drinstehen? Mit dem Hintergedanken, dass es eben kein Reglement ist, sondern nur eine Richtlinie, Disziplin, selbstdisziplinmäßig gedacht. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich werde mal darüber nachdenken. Natürlich, die kommt von mir. Ja, ich überlege gerade, wie man das praktisch einbinden kann. Kennst du eigentlich den Piratenkodex, den ganz, ganz alten von ganz, ganz früher, der auch nie offiziell war? Nee, kenne ich nicht. Ja, der geht schon in diese Richtung. Der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Jetzt wollte ich schon wieder einen Spruch machen. Ist ja nicht von mir. Nein, entschuldige bitte. Ich bin heute zu blöden Sprüchen aufgelegt. Das ist überhaupt kein Problem. Woher kommt dieser Kodex? Genau, das ist auch so was ganz Tolles. Ich hatte das mal vorgeschlagen irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann kam sofort, gibt's schon. Dann habe ich gefragt, ja, okay, ist doch schön. Dann brauchen wir es nicht mehr machen. Wo denn? Ja, Antwort, steht im Wiki. Ja, das ist auch so ein Klassiker, steht im Wiki, ja. Ehrenkodex, der letzte Paragraph, und wenn das Paragraph 25 ist, sollte stehen, Paragraph 25, die Aussage steht im Wiki, führt zum sofortigen Parteiausschlussverfahren. Ja, das ist ja wirklich grausam, oder? Wie, das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber das finde ich das Allerschärfste, wenn dann in Anführungsstrichen Altpiraten einem Neupiraten sagen, steht doch im Wiki. Damit signalisiere ich dem neuen Piraten, der noch gar keine Ahnung hat, wie alles so funktioniert. Und wenn du das nicht findest, dann bist du doof. Und es ist unverschämt, mich überhaupt zu nerven mit der Frage, weil hättest du ja alles schon wissen können. Oh ja, das hat mich beim letzten Bundesparteitag sehr gestört. Einer von den Leuten, die eine Zeit lang die Veranstaltung geleitet haben, war so drauf. Das fand ich sehr doof. Der hat es aber auch nicht lange gemacht, der ist dann abgelöst worden. Ja. Aber das trifft man leider, das ist leider sehr immanent in dieser Geek- oder Nerdkultur, sage ich mal, so ein gewisser Elitarismus und so nach dem Motto, ja, wenn du das nicht selber herausgefunden hast, dann bist du auch nicht würdig und so und nee, ist nicht meins. Ja, das erinnert mich an RTFM. Ja, wobei, ich meine... Für die es noch nicht gehört haben, sondern wenn ihr irgendwann was über Hardware, Software in irgendwelchen Foren sucht, wo dann die selbsternannten Geeks rumlaufen, die alles können und wissen, wenn man da eine Frage stellt und man bekommt die Antwort RTFM, heißt das Read the fucking Manual. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit einer dummen Frage. Diesmal ein Handbuch und dann ist gut. Ja, also manchmal ist es halt auch ärgerlich, wenn Leute halt... die Informationen, die direkt vor ihnen sind. Sagst du einer Freundin, nicht, dass wir jetzt quitt sind? Ich soll dir ausrichten, dass wir jetzt quitt sein, weil das Niesen jetzt auf der Aufnahme ist. Entschuldigung, das kann der Hörer jetzt nicht verstehen. Wir bauen uns auch nicht aus, mach einfach weiter. Ja, sehr schön. Okay, auf jeden Fall habe ich dir gerade den Link zum Piratenkodex hier über Mumble rumgeschickt. Das ist natürlich jetzt auch total doof für unsere Hörer, aber der Kodex ist total einfach zu finden. wiki.piratenpartei.de/Kodex. Ja, damit ist es doch transparent und das ist doch in Ordnung. Ich gebe das jetzt auch direkt mal ein. Ja, also da stehen einige schöne Sachen drin. Aber wie gesagt, das ist halt niemals irgendwo beschlossen worden oder so. Aber was ich gerade auf der Seite entdeckt habe, haben sich wohl Leute diesem Kodex angenommen und wollen daraus jetzt nochmal was machen. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, die werde ich auch direkt mal anhauen, ob die Lust haben, zur Flauschcon zu kommen. Piraten sind frei. Ja, Piraten handeln nur freiwillig. Ja, es sei denn, sie sind durch Geld bestochen worden. Nein, Scherz. Ja, okay. Muss man vielleicht mal alles genau lesen. Piraten machen die Klappe auf, Piraten sind fair, Piraten haben Achtung vor dem Leben. Das ist ein Kodex, den brauchen wir dann, wenn es mal wieder um die Todesstrafe geht. Oh ja. Ja, vor allem das Thema Todesstrafe wird ja für viele plötzlich, haben die überhaupt kein Problem mehr damit, wenn es um Kindesmissbrauch geht. Ja, das ist genau das Thema bei Facebook. Das habe ich das letzte erlebt. Da kam so eine Diskussion auf und ich habe dann einfach erstmal ist ja, ist meine Meinung halt, ist der Staat nicht da, um seine Bürger zu töten. Zum Zweiten, man kann Justiztümer nicht ausschließen und dann fallen mir noch ungefähr 98 weitere Argumente dagegen ein. Und ich bin Vater von zwei Kindern und man braucht nicht drüber sprechen, wie schlimm Kindesmissbrauch ist, aber die Todesstrafe zu fordern, das klingt erstmal super. Ja, vor allem ist die Einführung der Todesstrafe nicht machbar, ohne Paragraph 1 des Grundgesetzes zu kippen und der ist mir ziemlich heilig. Dann trag ihn doch nochmal vor, was steht denn drin? Das ist die Unantastbarkeit der Menschenwürde, was immer so sehr geschwollen daherkommt und man weiß nicht so genau, was damit gemeint ist. Gemeint ist damit, der Mensch darf nicht zum Mittel staatlichen Handelns werden, er muss immer der Zweck sein. Das heißt, es geht immer um Menschen und man darf Menschen nicht dafür benutzen, Ziele zu erreichen. Man darf sie nicht instrumentalisieren. Und wenn man einen Menschen tötet, dann instrumentalisiert man ihn, für meine Begriffe. Ja, ich merke gerade, wir können uns darüber schlecht streiten. Ja, stimmt, das könnte da auch für die Hörer sehr langweilig werden. Es ist wir haben ja keine Diskussion, von daher ist es ja quasi egal. So ein Anlass unseres Gesprächs war ja, wie gehen Piraten miteinander um und was machen wir mit Trollen und was macht denn die Flauschcon? Aber dann macht das doch mal, greift doch diesen Kodex auf, wobei mir beim Überfliegen jetzt tatsächlich noch ein bisschen fehlt, wie gehe ich denn mit einem Troll tatsächlich um? Und das ist ein Ding, was toll wäre, wenn das bei der Flauschcon so ein bisschen rauskommt. Und vielleicht müssen wir an der Stelle mal eben doch nochmal erklären, was ist überhaupt ein Troll? Und dann nehmen wir jetzt mal einfach nur den wirklich Bösen. Ja, also was auf jeden Fall auch geplant ist für die FlauschCon, wir möchten möglichst viel Feedback einholen. Wir möchten die Sachen, die da laufen, möglichst dokumentieren. Also die Veranstaltungen werden aufgezeichnet und gestreamt und wir versuchen auch halt möglichst viel Input von den Leuten, die FlauschCon besuchen, zu archivieren und aufzusammeln, um dann halt das nach und nach fein zu tun. Also Umgang mit Trollen, dass du da mehr einforderst, das finde ich zum Beispiel gut, weil ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Also man kann das ganz gut, wie zum Beispiel mit so einem Theaterschauspiel, wie das geplant ist, verbildlichen, und man kann da gut dran üben und das so ein bisschen durchsprechen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Piraten dann im Piratenalltag auch anwenden können, etwas sehr Praktikables. Ja, natürlich. Also wenn ihr natürlich Aufzeichnungen habt, ich muss dir nicht erklären, dass wir die natürlich gerne im Krähennest dann hätten. Ja, also die werden sowieso dann für jeden zur Verfügung gestellt, um was immer damit zu machen. Dann erzähl mir doch mal jetzt unabhängig von der FlauschCon, was hat dich denn so in den letzten, meinetwegen, 3-4 Wochen so bei den Piraten am meisten bewegt? Was mich am meisten bewegt hat? Beschäftigt oder wie man es auch mal nennen möchte. Ja, also was mich am meisten beschäftigt hat, ist, dass ich, ja, so ein gewisser Zwiespalt. Ich finde die Piratenpartei einerseits immer noch sehr, sehr cool und toll und mach gerne mit. Andererseits widert sie mich zum Teil maßlos an. Und zwar finde ich, dass das Ding läuft, so, wenn ich die Piratenpartei als Ganzes mir so als eine Maschine vorstelle, die läuft und die kommt voran und die produziert Ergebnisse und die meisten inhaltlichen Ergebnisse, die rumkommen, finde ich richtig gut. Aber was im Innern der Maschine passiert, ist teilweise richtig, richtig hässlich. Und ich bin zu den Piraten gekommen. Mein Hauptanliegen war, das Politikmachen anders zu gestalten. Nicht über Intrigen, nicht darüber, dass man sich gegenseitig fertig macht, sondern dass man zusammenarbeitet und gemeinsam was auf die Beine stellt. Und manchmal habe ich Sorge, dass das verloren geht und möglicherweise auch unwiederbringbar verloren geht. So wie halt die Grünen auch viele ihrer Ideale aufgeben mussten, als sie gewachsen sind. Und das ist das Thema, was mich im Moment am stärksten bewegt. Auch im Hinblick auf die Bundestagswahl und was da so passieren wird. Ja, du sprichst da gerade was an. Also ich bin derzeit mit unserem Bundesvorstand sehr unzufrieden und ich revidiere das auch, wenn ich dann falsch liege, aber ich habe mich ja sehr in die Sache Fanshop reingehängt, weil ich der Meinung war, dass der Bund dann falschen Weg geht. Es hat sich herauskristallisiert, dass der Bund ein Fan ist und so einen Online-Shop macht für Piratenartikel und das Land NRW auch, und die haben sich zerstritten und ich wollte da eigentlich nur zum Konsens beitragen. Und da ging es dann darum, dass die einen Weg gewählt haben, den wir in NRW für falsch gehalten haben. Es hat sich aber ganz am Ende rausgestellt, dass der gar nicht so falsch ist. Also darum geht's eigentlich am Ende gar nicht. Aber ich habe gemerkt, dass unser Bundesvorstand wirklich, wirklich ganz schlimm gemauert hat. Und dass in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen war schlichtweg, also war fast unmöglich. Nur konnten wir, ich muss es auch so sagen, sicherlich, weil viele Leute das gefordert haben, also durch Druck den Kungler dazu bewegen, wenigstens mal an einer Vorstandssitzung teilzunehmen. Aber das war ganz, ganz merkwürdig. Und der Bubernd hat ja so komische Dinge über die Transparenz gesagt, die ich mal kurz gefasst für mich übersetzt habe mit, ja, also das mit der Transparenz ist in der Piratenpartei ja nicht gegeben, dann können wir auch gleich drauf verzichten. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber er hat viele Punkte aufgezählt. Da gibt's einen dicken Engel drüber, er hat Punkte aufgezählt, wo die Piraten intransparent sind. Und da hat er recht, das Transparenzproblem, das gibt es auch bei der Piratenpartei. Aber wir sind in Deutschland trotzdem die transparenteste Partei, die es gibt und die es meiner Meinung nach je gegeben hat. Und das Fazit hat er auch nicht gesagt, aber für mich kam es so rüber, ja, dann brauchen wir das alles gar nicht mehr. Und ich habe so viel nachgefragt und ich musste so bohren und dann ging es um ein Gutachten, was eben die Sachverhalten prüfen soll. Dann wurde gesagt, das Gutachten gibt's und dann gebt ihr uns das und dann ging das alles nicht. Und dann stellte sich raus, das Gutachten gibt's nicht, sagt der eine. Der andere sagt dann, ja, das gibt es doch. Und also da ist auch eine unheimliche Missstimmung zwischen Bund und Land aufgekommen, was vollkommen unnötig war. Und das hat mich sehr, sehr, sehr, sehr erschreckt. Ja, da mit den Vorständen ist immer noch so ein Spezialfall, weil die halt unter viel Druck stehen. ich habe den Eindruck, dass Leute, die ich eigentlich schätze, oder warte, lass mich das anders ausdrücken. Ich habe es schon mal mit ansehen dürfen, wie Leute, die ich schätze, dann in einen Vorstand gekommen sind und plötzlich sich anders verhalten, weil sie Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen oder sich Arbeit einzuhandeln oder so. Und ja, schwierig teilweise. Was eine Manifestation, die mich sehr genervt hat in letzter Zeit, sind Leute, die ankommen und irgendwelche Sachen, die vielen Piraten sehr, sehr wichtig sind, so abtun nach dem Motto, ja, aber jetzt müssen wir ja mal Verantwortung übernehmen und jetzt müssen ja mal die Richtigen und überhaupt und so. Zum Beispiel, ja, dass man halt bestimmte Sachen im Umgang miteinander nicht macht, wird dann irgendwie so mit so einem arroganten, ja, aber jetzt lasst mal die Erwachsenen ran, weggewischt und so. Das ist was mich auch sehr geärgert hat in letzter Zeit. Da muss ja mal ein Beispiel zu sagen. Ich muss aber trotzdem erwähnen, dass ich mein Gemecker über den Bundesvorstand bezieht sich nicht auf alle Vorstandsmitglieder. Ich will jetzt aber keine Ausnahmen nennen, das wäre unfair. Hast du denn mal ein Beispiel dafür? Ja. Sekunde. Kannst ja rausschneiden, ne? Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, sage ich das über den Bundesvorstand? Und ja, ich denke so und ich habe es jetzt gesagt und ich mache mich damit auch vielleicht unbeliebt, aber gut. Ich glaube, du kannst das auch sagen. An der Popularität sollte man das nicht festmachen. Warte, jetzt habe ich sofort. Ach nee, habe ich nicht. Ach ja, ich kann das jetzt nicht mehr nachgucken, weil die Person mich geblockt hat, weil meine Antwort ihr nicht gefallen hat. Parteien definieren sich dadurch, dass sie sich definieren. Ist jetzt ein Satz, der da steht, aber das reicht nicht mehr so richtig, um das noch zu rekonstruieren. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja gut, okay. Aber ich meine, gut, das findet man auch immer wieder, dass Leute meinen, sie wissen, wie es läuft und sie wissen es auch, wie es besser läuft. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die haben eine unglaubliche Stimmgewalt und die kommen sehr mächtig rüber und die schaffen es auch. Also der aggressive mit der lauten Stimme, das ist auch in der Piratenpartei so, ist mittelfristig erstmal erfolgreicher an vielen Stellen. Wenn sich andere erstmal zurückziehen, anstatt was zu sagen, weil sie sich auch nicht streiten wollen und sagen, naja gut, dann verlasse ich halt den Arbeitskreis. Und das finde ich ganz schrecklich. Ja, das bringt das auch so ein bisschen auf den Punkt. Also ich wollte jetzt auch weniger auf das konkrete Beispiel, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, oder als ich hier dazugestoßen bin, war es so sehr, ja, lass uns das mal ausprobieren. Und jetzt gibt's viele, die sagen, nee, das brauchen wir gar nicht ausprobieren. Das habe ich schon, seit 40 Jahren habe ich das schon ausprobiert, hat nicht funktioniert. Also ich weiß, dass das nicht geht, das braucht ihr nicht probieren. Solche Sachen. Oder dann verweist man irgendwie auf ein hochoffizielles Gremium und dieses Gremium hat den und den Entschluss gefasst und du, kleiner Mann, du brauchst da jetzt gar nicht mehr den Mund aufmachen. Du hast da jetzt eh nichts mehr zu sagen. So, also irgendwie wieder so eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit, die ja eigentlich nicht so gut zu den Piraten passt. Naja, da wird dann Obrigkeit aufgebaut. Ja, genau. Oder es wird überhaupt erstmal in den Raum geworfen, dass es eine Obrigkeit gäbe, der zu folgen wäre oder so, was die Leute ja eigentlich gerade so ein bisschen ablegen bei der Piratenpartei und wieder selber denken und so. Und dann kommen halt irgendwie Leute, die vorher 30 Jahre lang bei der SPD nichts gerissen haben und meinen dann, ja, weil sie 30 Jahre lang keinen Erfolg hatten, kann man auch keinen Erfolg haben. Also ich finde zum Beispiel auch ganz interessant, ich gehöre zu denjenigen, die sagen, wir brauchen in welcher Form auch immer Vorstandsgehälter. Ich weiß jetzt nicht, ob du das so siehst wie ich, ob du dafür oder dagegen bist. Würde mich aber gerade mal interessieren, wenn du das sagen möchtest. Also ich finde das sau schwierig. Einerseits bin ich dafür, weil die Arbeit, die gemacht wird, die ist aufwendig, das ist viel Arbeit. Und es ist sinnvoll, die Leute zu bezahlen, damit die sich darauf konzentrieren können, damit die einen guten Job machen können. Außerdem stärkt das ihre Unabhängigkeit. Andererseits ist es ganz schwierig, das Geld zu erwirtschaften. Also ist allein praktisch im Moment halt schwierig. Und ich kann schwer absehen, in welche Abhängigkeiten man sich damit begibt. Und vor allem, was mir am meisten Sorge macht, ist die Unterschiede, die man dadurch schafft, dass der eine bezahlt wird und der andere nicht. Also ein AG-Koordinator, der irgendwie 40 Stunden in der Woche da rein investiert, der wird dann nicht bezahlt. Und ein Vorstand, der vielleicht ein bisschen fauler unterwegs ist und 20 Stunden in der Woche Arbeit investiert, der hat halt ein Gehalt. So, es macht einfach einen Unterschied. Es schafft eine gewisse Hierarchie. Schon allein dadurch, dass jetzt zum Beispiel jemand zu allen möglichen Parteitagen hinfahren kann, weil er halt jetzt Vorstand ist. Der ist nicht mehr berufstätig, der hat keine Verpflichtungen mehr, sondern der ist halt Vorstand. Das ist eine Geldeinnahmequelle und der kann jetzt halt natürlich, weil er die Unabhängigkeit dadurch hat und die Zeit, kann er zu jeder Parteiveranstaltung hinfahren und ein anderer kann das nicht, weil er nicht bezahlt würde. Der würde vielleicht gerne genauso viel Arbeit investieren wollen, kann er aber nicht und so. Ich muss gestehen, dass ich da noch nicht zu einer abschließenden Meinung für mich selber gekommen bin. Ja, das darf man gestehen, aber du hast ja offensichtlich Gedanken dazu gemacht. Ich fand nur ganz interessant, so zum Thema mit, das brauchst du gar nicht machen. Ich habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen, im März war es und ich weiß das noch. Ich war beruflich im Ausland und saß abends am Rechner. Es war ja Wahlkampf und habe das Thema ich habe es auf einer NRW-Mailingliste gemacht, soll man ja schon nicht machen, habe ich gemacht und mein Gott, bin ich gesteinigt worden. Also ich bin sofort angegangen worden, das will keiner, ist totaler Quatsch und lass das mal und war so für mich ganz interessant zu sehen. Wobei meine Forderung ist ja ganz, also das Hauptargument gegen die Vorstandsgehälter und deine Argumente, die du gerade gebracht hast, da muss man auch einfach drüber sprechen, das ist auch in der Tat nicht einfach, aber das Hauptargument ist immer gewesen, wir haben kein Geld. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann lass uns doch mal das mit dem, wir haben kein Geld, beiseite schieben. Wir zahlen ein Vorstandsgehalt und zwar für alle Vorstandsmitglieder jeden Monat 1 Euro. Dann haben wir schon mal den Vorstandsmitgliedern signalisiert, dass wir grundsätzlich bereit sind, ein Ehrenamt zu bezahlen. Wir würden auch der Öffentlichkeit und der Presse mitteilen können, wir wollen unsere Vorstandsmitglieder bezahlen. Wir können nicht höher und deswegen bezahlen wir mit 1 Euro. Und dann könnte man im zweiten Step über diese Argumente nachdenken, wie viel und wo ist das sinnvoll und wo sind die Ungerechtigkeiten und mit welchen Ungerechtigkeiten, die es immer geben wird. Ich meine, jetzt ist es ungerecht, an anderer Stelle kann man ja dann diskutieren. Worauf ich aber hinaus wollte, bei der Diskussion, wie ich getrollt worden bin dafür. Und dann hat man mir gesagt, ich soll gefälligst mal jetzt Wahlkampf machen und jetzt mich nicht mit sowas beschäftigen. Und da habe ich gedacht, jetzt kommen andere und schreiben mir vor, ob ich da jetzt drüber nachdenken darf oder nicht. Und auf der Mailingliste hieß es dann, ich soll das mal bitte nicht machen und jetzt soll man mal den Thread beenden und dann nicht mehr drüber diskutieren. Wo ich dann gedacht habe, ihr braucht ja nicht antworten. Aber Piraten sind frei, mal gar nicht. Also ich bin wirklich massiv angegangen worden. Unglaublich. Und jetzt hat sich der ganze Geist ja gewandelt. Jetzt wird man dafür nicht mehr gesteinigt für so einen Vorschlag. Jetzt ist ja alles ganz smooth und viele Vorstandsmitglieder aus den Landesverbänden und auch aus dem Bundesverband sagen ja öffentlich, dass sie da anders drüber denken. Aber die haben natürlich das Problem, dass man ihnen sofort unterstellen könnte, sie hätten ein persönliches Interesse. Ja, das stimmt. Ja, dieses Diskussionsverbote gehen für mich halt auch einfach gar nicht so. Ja, aber war schon interessant, ne? Da haben dann ein paar Leute sich mit mir drüber ausgetauscht, ein paar haben auch gesagt, mich würde das auch interessieren. Aber wenn natürlich dann alle auf dem einen in dem Fall mit mir rumhacken, dann traut sich ja auch schon keiner mehr noch irgendwas dazu zu sagen, in welche Richtung auch immer, ne? Also, aber es gibt immer ein paar Leute, die sind dann sehr, sehr, sehr laut. Ich finde das auch mal sehr respektlos. Wenn jemand der Meinung ist, das muss nicht diskutiert werden, ja, dann sollte er einfach nicht diskutieren. Genau, ja. Aber ist ja auch gegessen. Wenn ich das Gleiche jetzt nochmal machen würde, würde ich dafür nicht mehr gesteinigt werden. Es würde eine rege Diskussion geben. Auch so diese Sicht der Leute, die dann gesagt haben, du darfst jetzt nicht drüber diskutieren, weil wir Wahlkampf haben. In welcher Situation ich gerade gesteckt habe und ich habe einen harten Wahlkampf hinter mir und ich habe viel auf der Straße gestanden, also da kann man mir keine Vorwürfe machen. Aber was die dann von außen sich überlegen, was ich zu tun habe, das fand ich das Allerschärfste. Ja. Ja, das ist so, ich kann es jetzt nicht gut auf den Punkt bringen. Ja, es ist so dieses, es darf nicht sein, weil es mir nicht passt. Ja, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Das ist dieses, diese Sicht aus meiner Welt innerhalb des Tellerrandes. Genau, ja. Ich stand heute auf der Straße und habe Flyer verteilt und jetzt kommt der und will über Vorstandsgehälter diskutieren. Ja, aber ich glaube, also das ist so ein bisschen dieses Ding, was ich immer Perspektivwechsel nenne, was im Rahmen von FlauschCon auch immer wieder auftaucht in meinen Gedanken. Wenn ich lerne, mir vorzustellen, da ist jemand ganz anderes, der ist ganz anders aufgebaut, der macht die Sachen ganz anders als ich. Der macht zum Beispiel, ich gehe morgens auf dem Infostand und verteile da Flyer und leiste dadurch meinen Beitrag. Und da ist einer, der ist ganz anders gestrickt als ich, der geht vielleicht nicht gerne vor die Straße, der mag keine Menschenaufläufe, der tut seinen Beitrag zum Wahlkampf, indem er in einem Verwaltungsportal dafür sorgt, dass die Werbemittel nachfließen oder sowas. Das ist auch was, eine Art von Denke, die wir über die Flauschkunde so ein bisschen transportieren wollen, dass man halt nicht direkt davon ausgeht, der da gegenüber ist, der ist genauso wie ich, der denkt auch so wie ich. Und ich kann aus meiner Perspektive heraus beurteilen, wie der Sachen macht und so, und dem dann, nein, kannst du nicht. Du kannst nicht in einen anderen Menschen reingucken. Wir sind alle sehr unterschiedlich gestrickt und es gibt einen Haufen Menschen da draußen, die wirst du niemals verstehen können. Die machen es einfach anders wie du. Und statt davon auszugehen, dass du in seinem Kopf dir vorstellen kannst, was da vorgeht, gibt's eine Ebene zwischen den beiden. Und da muss es funktionieren. Du brauchst nicht wissen, was der denkt und so, sondern ihr müsst euch nur in der Mitte treffen können. Das war jetzt möglicherweise ein bisschen zu verschwurbelt ausgedrückt. Ich halte einen Vortrag drüber, da werde ich das genauer. Ich habe das genau verstanden. Das ist also sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen, ist grundsätzlich schon mal eine sehr sehr sehr große Leistung und das gelingt nicht jedem immer, auch mir nicht. Oft versteht man irgendwelche Entscheidungen gar nicht, man muss es erklärt bekommen. Aber das Bewusstsein, dass einer vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive arbeitet, das kann sich jeder aneignen, weil man kann im Zweifel nachfragen und das finde ich eh schon ganz furchtbar. So gerade im Wahlkampf merkt man das, dass einige gesagt haben, also wir stehen jetzt auf Straße, Flyer verteilen, Infostände und das ist Wahlkampf und Plakate aufhängen und ja, also ich gebe zum Beispiel zu, ich bin kein großer Plakateaufhänger, weil ich das richtig ätzend finde. Ich sag's ganz offen, ich hab das auch gemacht, aber ich war der schlechteste Aufhänger, ich habe die wenigsten Plakate von allen aufgehängt. So, jetzt bin ich aber, darf ich mal sagen, im Wahlkampf einer der wenigen Aktiven in dem Kreis gewesen und ich habe 1000 andere Dinge getan. Ja, man bekommt da was Butterbrot geschmiert, ja, du hast ja so wenige Plakate aufgehängt. Und dann denke ich mal, ich kann damit umgehen, aber dann sage ich mal, wisst ihr eigentlich, dass ihr andere damit vergrätzt, wenn ihr einem anderen den Vorwurf macht, du hast zu wenig am Infostand gestanden? Ich bin der Typ, ich habe kein Problem damit, an einem Tag 1000 Flyer zu verteilen, die Leute anzusprechen. Ich kann das sehr offensiv, das kann ich sehr gut und das macht mir auch Spaß. Da habe ich gar keine Schwierigkeiten mit. Was aber andere nicht so gut kennen. Das ist genauso, wenn ich hingehen würde und sagen würde, wie viele Flyer hast du denn heute verteilt? Nur 20 Stück? Oh, das ist aber schlecht. Ja, das war bei uns auch so ein bisschen so ähnlich im Wahlkampf. Mir wurde auch vorgeworfen, dass ich bei nicht so vielen Infoständen war. Aber die ganz vielen Unterschriften, die ich gesammelt habe, die hat keiner gezählt. Ja, und halt solche Sachen. Jetzt ist mir mitten im Satz der Satz weggebrochen. Tobi, gerade bist du ganz, ganz schlecht, so gruselig irgendwie zu verstehen. Boah, jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr, aber ich habe irgendwas von zum Ende kommen verstanden. Ich glaube, darum geht's, ne? Ja, genau, darum geht's. Ja, stimmt, das wäre wichtig. Der Termin für die Flauschcon, das ist der 8. und der 9. September in Bielefeld. Es geht samstags ab 10 Uhr los und sonntags auch. Stiff, dann würde ich sagen, grüß deine niesende Freundin von mir und oder Frau, weiß ich ja nicht. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke dir für das nette Gespräch. Ja, Tobi, ich danke dir auch für das nette Gespräch. Ich hoffe, du schaffst es zur Flauschkorn. Und ansonsten sehen wir uns spätestens, wenn wir hier mal über Drogenpolitik quatschen. Oh ja, dann melde ich mich wieder. Die nächsten machen wir wieder im Krähennest. Ja, aber ich durfte ja dann doch an einigen Stellen meine Meinung sagen, was ich im Krähennest so nie getan hätte. Ja, nö, ich fand das Gespräch gut. Der Axel und ich, wir kommen auf dich zu, wenn das Wahlprogramm einigermaßen steht. So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.